Das SPK begriff die von der bürgerlichen Gesellschaft institutionalisierte Ausgrenzung aller unerträglichen Zustände in Ghettos. Diesen Ghetto-Begriff finde ich ein bisschen problematisch, ich lasse das aber jetzt mal so stehen, Volkners Wort, als wichtiges Moment der Klassenauseinandersetzung. Insofern war das SPK für einige linke Organisationen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, ohne sie zu nennen, wie eine Erinnerung an die eigene verleugnete Vergangenheit, ein Pfahl im Fleische. Die eigene verleugnete Vergangenheit meint in diesem Fall der SDS, Sozialistische Deutsche Studentenbund, hatte bereits um 67, 68, insbesondere eine Person von Kral und Dutschke, schon formuliert, dass wenn eine Veränderung stattfindet, die sowohl das Subjekt als auch die Gesellschaftsformation betreffen muss. Und dass man nicht die Trennlinie ziehen kann, von einer Organisationsform ausgehend zwischen Individuum und Gesellschaft und an einer Trennlinie entlang irgendetwas verändern kann. Das ist ganz wichtig. Das SPK hat genau diesen Grundgedanken von der antiautoritären Revolte nochmal aufgegriffen und eben die Krankheit als zentralen Ausgangspunkt, in der sich diese Widersprüche auch überschneiden, genommen. So, jetzt zum Peter Brückner Text selber. Ich hoffe, sind da erstmal Fragen zu der Geschichte noch, die jetzt sehr kurz umrissen ist? Ich würde es genau interessieren, welche Auseinandersetzungsblätter, also welche Kritiken von welcher Seite. Die verschiedenen Gruppierungen alle zu benennen, also der Fritz hat schon mal einen genannt, da kommt noch was, aber die Frage ist trotzdem, wie wichtig ist. Es waren immer Gruppierungen, die, wenn ich das jetzt mal historisch skizzieren darf, ohne dass es zu vereinfacht klingt, aus der Zerfallssituation der studentischen Bewegung und auch der Lehrlingsbewegung entstanden sind. Das waren in der Regel Gruppierungen, die den Widerspruch Lohnarbeit und Kapital, ich würde das jetzt mal auch in der psychoanalytischen Kategorie belegen, fetischisiert haben, auch der Marxismus. Und die, aus dieser Fetischisierung heraus jeglichen übergreifenden Versuch, diesen Widerspruch nicht allein zentral zu finden, sondern sich außerdem noch um das, was mit den Subjekten innerhalb des Widerspruchs passiert, auch zum politischen Thema zu machen, abgewehrt haben. Denn die eigene Gruppenkonsistenz, das ist eine Interpretation von mir, die eigene Gruppenkonsistenz beruhte schlicht darauf, dass man sich auch darauf geeinigt hatte, formell und informell, dass der politische Widerspruch entscheidend ist und dass das Subjekt entsprechend dem politischen Widerspruch zu agieren hat. Kann man mal so kurz fast sagen. Und da war auch der Hauptkontrast eben zu der SPK. Ja, der SPK hat im Prinzip das Gegenteil formuliert. Er hat sich nicht davon verabschiedet, von dem Widerspruch Lohnarbeit Kapital, und dass innerhalb des Kapitalismus Strukturen sind, die überindividuell sind, sondern sie hat den Ausgangspunkt verlagert. Sie hat das nicht irgendwo draußen gesucht, sondern da. Und dann an einer Randgruppe, wie Marcuse gesagt hätte, das war übrigens auch einer der Hauptvorwürfe von eben den Gruppierungen, von denen ich spreche, dass die marcusische Randgruppentheorie da wieder belebt wird, wo sie schon lange abgehakt war, in der neuen Konstitutionsphase der Kleingruppen, dass diese Art von Theorie schlichtweg an dem Hauptwiderspruch vorbeiführt. Und dass das dann zu einer Subjektivierung führt von Widersprüchen, die aber nicht subjektivierbar sind. Das ist jetzt sehr moderat von mir ausgedrückt, das hat aber damals zu sehr, sehr heftigen Abgrenzungen geführt. Ja, und dieses war im Prinzip nach meiner Wahrnehmung eine Nicht-Auseinandersetzung. Im Prinzip war es zusammengegensatz. Ja. Also die SPK ist da auch nicht jetzt das Blütchen in der Landschaft gewesen, nämlich genauso, haben auch ausgeteilt und haben sich auch sehr stark gewehrt gegen ganz bestimmte politische Zumutungen ihrer Ansicht nach und umgekehrt. Aber jeder, der die deutsche Linke so ein bisschen kennt, der weiß ja, wie das vor sich geht, ne? Mit harten Bandagen. Aber sie haben es halt, insbesondere, das ist für uns jetzt hier eigentlich wichtig, dadurch, dass sie eben diese Gruppe der Krankheit, die von Krankheit befallen, die eben keine Randgruppe sind, sondern in ihrem Verständnis zentral, weil alle innerhalb des Kapitalismus nach Auffassung der SPK Kranke auch sind, unterschiedlich stark krank, verschiedenartig gelagert, psychisch, physisch, dass das Zentrum ist, Ausgangspunkt, das war der Streitpunkt. Jo, Peter Brückner möchte 1973 am Ende eigentlich der SPK als praktische politische Teilbewegung so einsetzen, zu verstehen, was passiert ist. Es geht ihm jetzt nicht um eine Bewertung, was haben die denn da eigentlich so gemacht, sie waren doof oder sie waren nicht so doof, sondern es geht ihm schlicht darum, was ist denn da wirklich passiert innerhalb der SPK. Und er versucht sowohl mit sozialpsychologischer Methodik als auch mit politischer Einschätzung, mit diesem Mix, den er aber sehr genau auch skizziert für sich selber und auch für den Leser, die Leserin, versucht er dem Phänomen nahe zu kommen, nachzuvollziehen, was ist denn da eigentlich passiert, Was können wir denn dafür lernen für weitere Versuche in der linken politischen Praxis? Das muss man deshalb wissen, weil das heute vielleicht ein bisschen, jetzt gerade ganz aktuell nicht, jetzt ist ja gerade ein bisschen Bewegung, aber damals war relativ viel in Bewegung innerhalb der BRD und Peter Brückner hat voraussetzungslos erstmal angeschlossen an die verschiedensten politischen Bewegungsdiskurse und seinen Teil versucht dazu beizutragen.